Erst eine sanfte Antwort beruhigt den Zorn, aber ein verletzendes Wort kann ihn hervorrufen. Zweiter, die Zunge der Weisen gibt Wissen weiter, aber der Mund der Narren spricht nur Dummheit. Dritter, die Augen des Herrn sind überall, denn er beobachtet ständig die Bösen und die Guten. Vierter, eine freundliche Zunge ist wie ein Baum des Lebens, aber falsche Worte verursachen Kummer. Fünfter, ein Narr lehnt die Erziehung seines Vaters ab, aber wer auf Ermahnung hört, ist klug. Sechster, im Haus des Gerechten gibt es viel Reichtum, aber das Einkommen des Gottlosen führt zu Problemen. Siebter, die Lippen der Weisen geben Wissen weiter, aber das Herz der Narren ist voller schlechter Gedanken. Achter, das Opfer der Gottlosen ist dem Herrn ein Greuel, aber das Gebet der Aufrichtigen gefällt ihm. Neunter, der Weg der Gottlosen ist dem Herrn ein Greuel, aber er liebt den, der nach Gerechtigkeit strebt. Zehnter, wer den richtigen Weg verlässt, wird hart bestraft, und wer Ermahnung hasst, wird sterben. Elfter, die Unterwelt und der Abgrund sind dem Herrn bekannt, wie viel mehr kennt er die Herzen der Menschen. Zwölfter, ein Spötter mag es nicht, wenn man ihn korrigiert, deshalb geht er auch nicht zu weisen Menschen. Dreizehnter, ein fröhliches Herz macht das Gesicht freundlich, aber Kummer im Herzen macht traurig. Vierzehnter, das Herz eines klugen Menschen sucht Wissen, aber der Mund der Narren ist nur auf Dummheit aus. Fünfzehnter, ein trauriger Mensch hat nie einen guten Tag, aber wer fröhlich ist, hat immer ein Fest. Sechzehnter, es ist besser, wenig zu haben und den Herrn zu fürchten, als großen Reichtum mit viel Unruhe. Siebzehnter, es ist besser, ein einfaches Essen mit Liebe zu haben, als ein Festmahl mit Hass. Achtzehnter, ein jähzorniger Mensch verursacht Streit, aber ein geduldiger Mensch beruhigt ihn. Neunzehnter, der Weg eines Faulen ist voller Hindernisse, aber der Weg der Aufrichtigen ist leicht zu gehen. Zwanzigster, ein weiser Sohn macht seinem Vater Freude, aber ein törichter Mensch verachtet seine Mutter. 21. Dummheit ist für einen unvernünftigen Menschen eine Freude, aber ein kluger Mensch geht den richtigen Weg. 22. Pläne scheitern, wenn man sich nicht berät, aber wenn viele Ratgeber da sind, gelingen sie. 23. Ein Mensch freut sich über die richtige Antwort, und ein Wort, das zur rechten Zeit gesprochen wird, ist sehr gut. 24. Der Weg des Lebens führt für den Klugen nach oben, damit er nicht in die Unterwelt gerät. 25. Der Herr wird das Haus der Stolzen zerstören, aber er wird die Rechte der Witwen schützen. 26. Böse Gedanken sind dem Herrn ein Greuel, aber freundliche Worte sind ihm angenehm. 27. Wer nach unrechtem Gewinn gierig ist, zerstört sein eigenes Haus, aber wer Bestechung hasst, wird leben. 28. Das Herz des Gerechten überlegt, was es antworten soll, aber der Mund der Gottlosen spricht Böses. 29. Der Herr ist weit weg von den Gottlosen, aber er hört das Gebet der Gerechten. 30. Ein freundlicher Blick erfreut das Herz, und gute Nachrichten stärken den ganzen Menschen. 31. Wer auf hilfreiche Ermahnung hört, die zum Leben führt, wird unter weisen Menschen sein. 32. Wer Erziehung ablehnt, schadet sich selbst, aber wer auf Ermahnung hört, wird klug. 33. Die Ehrfurcht vor dem Herrn lehrt Weisheit, und Demut kommt vor der Ehre.